Augen auf, News, die satanische New World Order Verschwörung. Ein Artikel von Maria Lourdes aus dem Lupocativo Blog. Das sogenannte Feast of the Beast ist einer der besten Orte, um Vertreter aller 13 satanischen Blutlinien zu treffen. Diese Zusammenkunft findet alle 28 Jahre statt. All die führenden Familien der Illuminatenhierarchie vereinen sich bei den satanischen Ritualen dieses Feast of the Beast. Hier erscheint Satan seinen Untergebenen auch höchstpersönlich. Bei dieser speziellen Zusammenkunft erteilt Satan seinen treu ergebenen Dienern auch neue Informationen und zeigt ihnen auf, wie sie seinen Plan zur Weltbeherrschung fortführen sollen. Satan hat einen sehr detaillierten Plan ausgearbeitet, den er nur den wenigen Auserwählten an der Spitze der satanischen Hierarchie offenbart. Sein auserwähltes Fortpflanzungsprogramm dauert schon seit Jahrhunderten und wird von den Augen der Öffentlichkeit geheim gehalten. Der Plan, den Satan für die Illuminaten ausgearbeitet hat, besteht darin, eine These und ihr gegenüber die Antithese zu erschaffen. Dieser Prozess würde sich wiederholen, bis das gewünschte Endresultat schließlich erreicht wird. Aus dem Konflikt zwischen These und Antithese würde schließlich die Synthese hervorgehen. Aus dem Kampf des Chaos würde dann eine neue Ordnung entstehen, die uns an das alte freimaurerische Sprichwort Ordnung aus dem Chaos erinnert. Wenn die These wie ein Hammer ist, dann ist die Antithese wie ein Amboss. Und alles, was sich in der Mitte von den beiden befindet, wird entweder zerstört oder neu erschaffen. Man benötigt 3 Weltkriege, um diesen Plan in die Tat umzusetzen. Man würde einen Hammer errichten und diesen dann eine sichere Basis verschaffen. Russland. Er würde den Namen Kommunismus bekommen. Der erste Amboss entstand aus dem wirtschaftlichen Chaos in Deutschland. Er würde den Namen Nationalsozialismus bekommen. Dieser Amboss würde schließlich in einem zweiten Weltkrieg wieder zerstört werden und ein neuer Amboss aus diesem Krieg entstehen, die Demokratie. Aus dem dritten Weltkrieg würde schließlich ein neues religiöses System hervorgehen. Satan unterrichtete seine treuen Diener, dass dieser Krieg in den Augen der Menschheit wie das von der Bibel vorhergesagte Armageddon erscheinen muss, damit die Menschen glauben, dass nach dessen Ende der Messias kommen wird. Dieser Krieg muss sehr schrecklich werden, sodass der Messias dann eine wundersame Ordnung in das Chaos bringen kann. Dieser Krieg soll der schlimmste in der ganzen Menschheitsgeschichte werden. Und wieder würde eine Ordnung aus dem Chaos entstehen, so wie die freimaurerischen Dokumente es zum wiederholten Male propagieren. Der dritte Weltkrieg würde aus einer großen und weltweiten Wirtschaftskrise hervorgehen. Wenn wir die Geschichte der Illuminaten unter die Lupe nehmen, entdecken wir rasch, dass man sie immer wieder beschuldigt hat, Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte zu nehmen, um eine Weltdiktatur zu errichten. Man wirft ihr nicht nur die Ermordung des Herzogs Franz Ferdinand in Sarajevo, was allgemein als auslösendes Moment des Ersten Weltkriegs gilt, und die Anstiftung vieler Kriege und Revolutionen vor, sondern macht sie auch verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg, die Teilung der Welt in 2 Blöcke, nach dem Zweiten Weltkrieg und letztendlich auch den Fall des Kommunismus in Europa. Wer sich nur ein wenig in der neueren Geschichte auskennt, weiß, dass es die Warburgs, DuPonts, Astors, Rothschilds und ihre Verbündeten, die Schiffs, Morgans etc. waren, die alle großen Kriege in Europa und Amerika organisiert und finanziert haben. Die Familie Morgan fungiert als verlässliche Treuhänderin der Rothschilds. Durch Eheschließung ihrer männlichen Nachkommen mit Jüdinnen aus den Familien Schiff wurde sie total in das System integriert. An Beweisen für die planmäßige Herbeiführung und Lenkung des Ersten Weltkriegs herrscht kein Mangel. Der Erste Weltkrieg wurde von den Illuminaten raffiniert, eingefädelt und dann zum Ausbruch gebracht. Niemand dachte, dass die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers am 28. Juni 1914 in Sarajevo zum Krieg führen könnte. Der Herzog Serin, ein Freund von Ferdinand, sagte, der Erzherzog wusste sehr wohl davon, dass man ihm nach dem Leben trachtete. Ein Jahr vor Kriegsbeginn wurde er davon informiert, dass die Freimaurer seinen Tod beschlossen hatten. Aber da es in der Anklage hieß, dass die Mörder, Geheimorganisation Schwarze Hand gesteuert aus Frankreich mit dem nützlichen Idioten Gavrilo Gavre Princip, an jenem Tag im Interesse Serbiens gehandelt hätten, erklärte Österreich-Ungarn den kleinen Balkanstaat den Krieg. Es dauerte nicht lange, bis alle europäischen Mächte in diesen sogenannten Großen Krieg verwickelt waren. Hinter dem Attentat auf den Erzherzog, das den europäischen Krieg auslöste, stand der Hochgrad-Freimaurer Lev Davidovich Levi Bronstein alias Leo Trotzki. Als Belgien im August 1914 von den deutschen Truppen besetzt wurden, sagte der amerikanische Präsident Wilson dazu, es ist notwendig, dass die Vereinigten Staaten neutral bleiben. In einer Botschaft an den US-Kongress vom Dezember 1914 bekräftigte Präsident Wilson: Wir befinden uns mit der gesamten Welt im Frieden. Wir sind die aufrichtigen Freunde aller Nationen auf Erden. Wir sind die Vorkämpfer der Eintracht und des Friedens. In der Zwischenzeit schickte der Illuminatenkönig Morgan und das US-Schatzamt monatlich 500 Millionen Dollar zu einem Zinssatz von 3% nach Europa. Morgans US Steel Corporation lieferte den Alliierten 6 Millionen Tonnen Stahl für ihre Waffen- und Munitionsfabriken. Die alliierten Kriegsschulden stiegen im Jahre 1916 auf 2 Milliarden Dollar an. Berlin legte beim Weißen Haus Beschwerde ein und warf den Vereinigten Staaten vor, den Engländern Munition zu verkaufen. Die offizielle Geschichtsschreibung berichtet über Deutschland, dass diese Nation eine Politik der Zerstörung aller Schiffe jeglicher Nationalitäten begann. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Wurde in den Augen der Weltöffentlichkeit zum wahren Blutmonster hochstilisiert. Und in Belgien hackten angeblich die deutschen Hunden den Jungen die Hände ab, damit sie später als Soldaten nicht taugen würden. Nach dem Abschluss und der Versenkung des amerikanischen Schiffes Lusitania stimmte das US-Repräsentantenhaus am 6. April 1917 mit 373 gegen 50 Stimmen für die Kriegserklärung gegen Deutschland. Das Rekrutierungsgesetz wurde am 15. Juni 1917 vom Kongress bewilligt. Es gibt jedoch keinen Zweifel, dass der Untergang der Lusitania von den Illuminaten inszeniert wurde. Die Ladung dieses Schiffes bestand aus militärischen Gütern, die für Großbritannien bestimmt waren. Und folglich war es auch kein reines Passagierschiff, wie die Amerikaner behaupteten. Es ist bekannt, dass es Präsident Wilson war, der die Bill of Lading der zum Untergang geweihten Lusitania in die Archive des amerikanischen Finanzministeriums verbracht hat. Aus dieser Bill of Lading geht eindeutig hervor, dass die Lusitania militärische Güter transportierte. Man schickte die Lusitania mit gedrosselter Geschwindigkeit absichtlich in ein Gebiet, in dem sich feindliche U-Boote befanden. Außerdem wurde ihr Begleitschutz abgezogen. Der Abschuss dieses Schiffes war lediglich der Grund, den Präsident Wilson benötigte, um endlich in den europäischen Krieg eingreifen zu können. Wie wir bereits wissen, wurde der japanische Angriff auf Pearl Harbor während des Zweiten Weltkriegs von Präsident Franklin D. Roosevelt in der gleichen Weise benutzt. Golf von Tonkin, Vietnamkrieg und 9/11 New York, Krieg gegen den Terror, sind ebenfalls in die Liste mit aufzunehmen. Ohne uns weiter in dieses Thema zu vertiefen, liefere ich anschließend einige Beweise dafür, dass die Illuminaten-Kapitalisten ebenfalls hinter der kommunistischen Revolution von 1917 in Russland gestanden haben. In der Broschüre The Start Air in Plan, existiert ein Plan, von E. Smith ist zu lesen: Der Großbankier Jakob Schiff nahm sich zusammen mit Mandel Haus und seinem Freund Leo Trotzki von New York aus, der Ausbildung einiger hundert amerikanische Revolutionäre russischer Abstammung an. Es war diese Gruppe, die die russische Revolution in Gang brachte. Mitten im Krieg, dem Ersten Weltkrieg, kümmerte sich Schiff um den Überseetransfer der Revolutionäre nach Europa. Der Hochgrad-Freimaurer Leo Trotzki war eine Schlüsselfigur bei der russischen Revolution. Lady Queensborough, Edith Starr Miller, weist in ihrem Werk Occult Theocracy nach, dass Leo Trotzki im Jahr 1917 mit Hilfe eines Agenten Jakob Schiffs, Kuhn, Löb und Co. die englische Blockade mit einem Scheck von Warburg durchquerte. Anschließend brach er die Revolution in Russland vom Zaun, die, wir wissen, mit einem Sieg für die Revolutionäre endete. Eine Erklärung des Hochgrad-Freimaurers Christian C. Rakowski zufolge, die er 1938 während des stalinistischen Regimes abgab, wurde die Oktoberrevolution von den gleichen Personen finanziert, die Japan gegen den russischen Zaren unterstützt hatten. Krieg zwischen Japan und Russland 1904 bis 1905. Der Krieg zwischen Japan und Russland 1904 bis 1905 hatte das Ziel, die Regierung des Zarenreichs zu stürzen und ist durch die Bankengruppe Kuhn, Löb und Co. finanziert worden. Rakowski war ein bulgarisch-jüdischer Arzt, der mit der Theorie Lenins sympathisierte. Wegen Drohung der bulgarischen Behörden ging er nach Russland. Er spielte dort eine wichtige Rolle bei der bolschewistischen Revolution in der Ukraine, wo er es 1919 zum Präsidenten der Regionalregierung brachte. Später war er sowjetischer Botschafter in Paris. Rakowski gab zu Protokoll, dass er selbst zusammen mit Trotzki als Vertreter der Revolutionäre in Stockholm zugegen gewesen war, als das Geld ausgezahlt wurde. Der Schriftsteller des Griffin zitiert in seinem Buch »Wer regiert die Welt?« John Schiff, den Enkel des Bankiers, Jakob Schiff mit dem Geständnis: »Mein Großvater hat die russische Revolution mit ca. 20 Millionen Dollar unterstützt. Auf den Seiten 71 und 72 des berühmten Bestsellers »Known Dare to Call It Conspiracy« von Gary Allen liest man, dass Lord Milner als Mittelsmann der Rothschilds den Revolutionären in Russland 21 Millionen Rubel stiftete. In einem Bericht, der vom nordamerikanischen Geheimdienst an den Generalstab des französischen Heeres übermittelt wurde, wird bestätigt, dass die Großbankiers Jakob Schiff, Warburg, Kuhn, Löb und Co. die russische Revolution finanziert haben. Weiter existieren Beweise dafür, dass Präsident Wilson aus dem US-Kriegsfonds durch Vermittlung des Advokaten Elihu Root von der Kuhn, Löb und Co. den russischen Revolutionären die Summe von 20 Millionen Dollar zukommen ließ. Diese Transaktion mit 20 Millionen Dollar wurde während einer Sitzung des US-Kongresses enthüllt, als man dabei war, Kompromisse mit den Russen auszuhandeln. Beiläufig ist noch zu bemerken, dass militärische Einheiten der Vereinigten Staaten sogar selbst an der Revolution teilnahmen. Unter anderem schützten sie die Bahnstrecke der Transsibirischen Eisenbahn und verhinderten so, dass die Japaner in Sibirien eindrangen. 15 Bankiers der Illuminaten nutzten die Tarnung einer Roten Kreuzstation im Jahr 1917, um die ursprüngliche Revolution, die provisorische Regierung des Volkes und die Bolschewiken, die diese ersetzen wollten, zu unterstützen. Gemäß dem New Age Magazin vom September 1959, Seite 1516, überwies auch J.P. Morgan viele Millionen nach Russland, um die neue revolutionäre Regierung zu unterstützen. Die Illuminatenbankiers erzielten durch den Diebstahl des russischen Goldes einen unermesslichen Profit. Das gleiche taten sie auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Gold ist ihre große ökonomische Waffe. Oil und Drugs, die Mittel zur Versklavung, deshalb auch God We Trust. Eustace Mullins vermerkt in seinem Buch The World Order auf Seite 65, dass die Rothschilds sich die großen Reichtümer des russischen Zaren aneigneten. Sie bekamen nicht nur das ganze Geld zurück, welches sie in die Revolution investiert hatten, sondern weitere 35 Millionen Dollar wurden bei der Rothschild Bank in England deponiert und zusätzlich 80 Millionen Dollar einer Bank der Familie in Paris gutgeschrieben. Glaubt man der französischen Zeitschrift Present, vom 10. Dezember 1988, so war damals schon der Einfluss der Rothschilds, Warburgs und Schiffs auf die Sowjets so groß, dass diese in nichts abschlagen konnten. Seit der sogenannten russischen Revolution bis zur Zeit des Präsidentschafts Putins kontrollierten die Aschbergs Repräsentanten der Rothschilds in Nordeuropa, die Bank des sowjetischen Staates. Auch die Rockefellers haben sich ein riesiges Monopol in Ostblock eingerichtet. Im Jahre 1922 wurde die amerikanisch-sowjetische Handelskammer eingeweiht. Dieser Institution stand als Präsident Reen Schley vor. Er war Ex-Vizepräsident der Chase Bank, die sich im Besitz von Rockefeller und Co. befand. Im gleichen Jahr unterschrieb man ein Kooperationsabkommen auf dem Gebiet der Ölförderung zwischen den Magnaten Armand Hammer, Rockefeller Standard Oil of New Jersey und dem sowjetischen Staat. Die Standard Oil bestätigte der Sowjetregierung 50% der immensen Ölkonzessionen, die der Schwede Alfred Nobel im Kaukasus seit den Zeiten des Zarenregimes besaß und die theoretisch dem neuen sowjetischen Staat einverleibt worden waren. Der Equitable Trust Co., der ebenfalls den Rockefellers gehört, arbeitete mit der Chase Bank bei der Finanzierung des Yankee-Sowjet-Handels zusammen. 1925 finanzierte die gleiche Bank den amerikanischen Export von Baumwolle, Maschinen und Eisenwaren in die UdSSR. 1927 errichtete die Standard Oil in Russland eine riesige Raffinerie. 1928 beteiligt sich die Illuminatenbank Warburg, Kuhn, Löb und Co. an der Finanzierung des ersten 5-Jahres-Planes, nachdem sie schon vorher als Depositenbank für die bolschewistische Regierung fungiert hatte, die ihr zwischen 1918 und 1922 mehr als 600 Millionen Goldrubel überwies. Die Illuminaten hatten sich seit der Oktoberrevolution im Ostblock eine unumschränkte Machtposition geschaffen. Die Sowjets konnten ihnen nichts verweigern und waren vollständig von ihr abhängig. Der kommunistische Staat, der den zaristischen Faschismus in einen Staatsfaschismus ablöste, hatte die gleichen wirtschaftlichen und politischen Mängel wie der Kapitalismus. Das kommunistische System bestand im Prinzip aus dem Kapitalismus, jedoch mit einer größeren Kontrolle über die Wirtschaft des Landes. Es wird in der Regel angenommen, dass sich die kapitalistischen und kommunistischen Interessen in Feindschaft gegenüberstehen. Wenn man die Weltpolitik jedoch genauestens verfolgt hat, konnte man feststellen, dass die Rothschilds und ihr Anhang zu den Staatschefs der verschiedensten kommunistischen Ländern überall die Jahre hinweg eine enge Freundschaft unterhielten. Sie hatten unter anderem engen Kontakt zu den China des Mao, Castros, Kuba und halfen all diesen Ländern mit unzähligen Millionen von Dollar. Offiziell brachten sie doch die Völker aus Ost gegen West gegeneinander auf.